Kundgabe 5968. Empfangen durch Bertha Dudder am 31.05.1954. Gottes sichere Hilfe in kommender Not. Die Welt wird euch Menschen noch viel zu schaffen machen in einer Zeit der Unruhe, die dem Ende vorangeht. Denn stets mehr werdet ihr die Welt sehen und das Geistige wird in den Hintergrund treten angesichts der misslichen Lage, in die ihr Menschen geratet und die doch leicht zu ertragen ist, so ihr geistig euch einstellet, so ihr euch nur an mich anschließet und mich um Beistand bittet. Ihr könnet die kommende Zeit nur überstehen in erträglicher Weise, in der rechten Einstellung zu mir. Glaubet diesen meinen Worten und lasset nicht mein Bild in euch verblassen. Das heißt, stellet mich nicht zurück der Welt wegen, denn ich bin auch ein Herr dieser Welt und ich kann euch wahrlich aus aller Not herausführen und vor allen Gefahren bewahren, so ihr nur mich gegenwärtig sein lasset, so ihr keinen Tag vergehen lasset, ohne euch mir innig angeschlossen zu haben und ihr euch meiner Liebe und Gnade empfehlet. Ich will euer ständiger Gedanke sein und ihr sollet euch durch nichts von mir trennen lassen. Das Bewusstsein, dass ich euch immer helfen kann und auch helfen will, soll euch in jeder irdischen Not still und vertrauend ausharren lassen, bis meine Hilfe kommt, denn sie kommt, so wie ihr euch nur an mich haltet und euch mir und meinem Willen übergebt. Wer soll euch wohl helfen können, wenn nicht ich? Und gibt es wohl eine Not, die größer ist als meine Macht? Und ich sage euch meine Hilfe zu, wenn ihr mein sein und bleiben wollet, wenn ihr zu mir haltet und mir den ersten Platz in eurem Herzen einräumet. Was kann euch die Welt tun? Solange ihr euch an mich anlehnet, seid ihr doch stärker als die Welt, als alle Bedrohungen und Mühsale, die euch von Seiten meines Gegners zugedacht sind. Ich kann auch diese von euch fernhalten, und ich tue es, so ihr ernstlich mich und mein Reich zu erlangen suchet. Und ob es um euch brauset und tobt, still und ungefährdet, könnet ihr den größten Sturm an euch vorüberziehen sehen, weil ich ihm gebiete, euch nicht zu berühren. Darum achtet nicht der Welt und ihrer Wirrnisse. Lasset euch nicht ängstigen und bedrücken von Dingen, die euer irdisches Leben betreffen. Richtet eure Augen nur vertrauensvoll auf mich und strecket eure Hand aus nach mir, und ich werde euch herausführen aus aller Not. Ich werde euch sicher geleiten, auch über unebene Wege, und ungefährdet wird eure Seele das Ziel erreichen. Irdisch und geistig werde ich euch betreuen und euch kräftigen in kommender Zeit. Amen.